9 Uhr, NDR 2. Meine Damen und Herren, einer der meistgelesenen Autoren psychologischer Bücher steht im Mittelpunkt der folgenden Sendung, Erich Fromm. Seine Werke »Die Kunst des Lebens« und »Haben oder Sein« sind bis heute, 5 Jahre nach seinem Tod, unverändert aktuell. Leonhard Reinirkens erzählt über das Leben und die Gedanken des berühmten Psychoanalytikers. Sein Beitrag hat den Titel »Religiös, aber ohne Gott«. Erich Fromm und das Christentum. Niemand kann sich seine Eltern und Vorfahren aussuchen. Wohl aber kann man unter ihnen aussuchen, wer einem am meisten entspricht, Vorbild ist. Das Verhältnis Erich Fromms zu seinem Vater, der ein Kaufmann, ein Weinhändler war, ist nie besonders innig gewesen. Es brachte mich in Verlegenheit, wenn jemand in meiner Gegenwart zugeben musste, er sei ein Geschäftsmann, was bedeutet, dass er seine ganze Zeit mit Gelderwerb verbringt. Ich schämte mich für ihn, dass er zu diesem Eingeständnis gezwungen war. So hatte er schon als Kind empfunden, hat sich auf sehr eigene Weise von der ihm real umgebenden Welt distanziert, eigenwillig und mit der Fähigkeit ausgestattet, den Bequemlichkeiten der Anpassung zu widerstehen. Und immer mehr in seinem Leben wurde dem Erich Fromm der Urgroßvater zur Leitfigur, zum Maßstab, obwohl er ihn nur aus den Geschichten kannte, die über ihn erzählt wurden. Viele Rabbiner und Schriftgelehrte und Forscher in den Heiligen Schriften hatte die Familie mütterlicherseits und väterlicherseits ebenso aufzuweisen. Der Urgroßvater aber, der Würzburger Raff, war ein besonderer. Er hatte einen kleinen Laden, der nicht viel abwarf und ihm viel Zeit ließ, im Talmud in der Heiligen Schrift der Juden zu forschen. Erich Fromm erzählt von der großen Versuchung, der Würzburger Raff widerstand. Eines Tages bekam er ein Angebot, dass er, wenn er etwas reisen würde, etwas mehr verdienen könnte. Er hatte natürlich viele Kinder und das machte das Leben nicht leichter. Da hat ihm seine Frau gesagt, nun würdest du nicht doch vielleicht daran denken, die Gelegenheit zu nutzen? Du wärst ja nur 3 Tage im Monat fort und wir würden etwas mehr Geld haben. Da sagte er, meinst du, ich sollte das tun, wenn ich mehr als 3 Tage im Monat versäumte zu studieren? Sie sagte, um Gottes Willen, was denkst du? Und es kam nicht in Frage. So hatte er den ganzen Tag in seinem Laden gesessen und den Talmud studiert. Kam ein Kunde, fuhr er etwas ärgerlich auf und sagte, gibt es denn keinen anderen Laden? Und Erich Fromm setzt dieser Geschichte hinzu, das war die Welt, die für mich real war. Die moderne Welt fand ich merkwürdig. Klingt das alles nicht wie eine Illustration zu dem Wort Christi, suche zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugegeben werden? Aber so einfach sind die Bezüge Erich Fromms zur Religion und schon gar zum Christentum nicht geknüpft. Er bekam früh Unterricht im Talmud, eine der heiligen Schriften der Juden. Er wollte selber Talmudlehrer werden, seine Interessen aber waren wohl bald darüber hinausgewachsen. Dennoch hat er, auch als er dann in Heidelberg Soziologie und Philosophie studierte, fast täglich beim berühmten Rabbi Dr. Salman Baruch Rabinkow Unterricht genommen, 4-5 Jahre hindurch. Er verband eine grundsätzlich revolutionäre Einstellung mit seiner religiösen. Vielleicht könnte man Rabinkows Einstellung radikal humanistisch nennen. Um diesen religiös-revolutionären Geist, diesen radikal-humanistischen Geist Rabinkows etwas deutlicher werden zu lassen, er führt in direktem Weg in die Gedankenwelt Erich Fromms ein paar Sätze dieses großen Rabbiners. Jedermann ist berechtigt und verpflichtet zu sagen, meinetwegen ist die Welt erschaffen, denn jedes menschliche Wesen ist Selbstzweck und ist gleichsam mit der Verantwortung für die gesamte Schöpfung belastet. Wird deutlich, was gemeint ist mit dem Begriff radikaler Humanismus? Oder ein anderer Satz des Rabinkow? Angesichts der individuellen Sünde gilt für den Menschen, dass eine Erlösung nicht durch eine äußere Macht bewirkt werden kann, sondern allein durch die ihm als autonomem Wesen innewohnende Kraft. Hier ist schon vorauszufühlen, wo später christlich-theologische Kritik gegen Erich Fromms Denken ansetzen muss. Radikaler Humanismus, das heißt, der Mensch ist autonom, selbst Gott gegenüber ist er autonom in seinem Bund mit Gott. Und aus dieser Überzeugung von der Autonomie des Menschen kommt auch die Einsicht des Rabinkow. Man kann für einen anderen nicht viel tun, aber man kann zumindest versuchen, ihn nicht zu verletzen. Rabin Kopf hat seinen Schüler Erich Fromm nicht getadelt, nicht kritisiert, als der über Soziologie, Philosophie und Psychologie zur Psychoanalyse kam und aus dem Rahmen des orthodoxen Judentums heraustrat. Der Schritt aus dem Paradies. In Bezug auf Adam und Eva sagt Erich Fromm: Kein Sündenfall, sondern das Erwachen des Menschen und der Anfang seines Aufstiegs. Wir alle werden in unserem Denken bestimmt durch Erlebnisse unserer Jugend, durch Fragen, die uns das Leben damals stellte, als wir noch keine raschen und oberflächlichen Antworten bereit hatten. Fragen, die deshalb bestehen blieben, immer wieder aufstiegen, zu Grundfragen unserer geistigen Existenz wurden, immer dieselben Probleme umkreisend. Beim kleinen Erich Fromm werden solche Fragen aufgeworfen durch den Selbstmord einer mütterlichen Freundin, dessen Grund der 12-Jährige nicht versteht. Fragen auch durch das Erlebnis des Andersseins als jüdischer Junge in christlicher Umwelt. Schließlich eine Flut von Fragen durch diesen widersinnigen Ausbruch von Hass, Vernichtungswut und nationaler Hysterie, wodurch das friedliche Europa 1914 mit 1 in die Hölle des Ersten Weltkrieges gestürzt wird. Je länger sich der Krieg hinzog, umso mehr wurde ich aus einem Kind zum Mann und umso dringender stellte ich mir die Frage, wie ist so etwas möglich? Wie ist es möglich, dass Millionen von Menschen weiterhin in den Schützengräben bleiben, um unschuldige Menschen anderer Völker zu töten und sich selbst töten zu lassen? Wie konnte ein Krieg ausbrechen, wo doch jeder behauptet, er habe ihn nicht gewollt? Entsteht der Krieg durch einen sinnlosen Zufall oder ist er die Folge bestimmter gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen, die ihren eigenen Gesetzen folgen und die man verstehen, ja voraussagen kann, wenn man nur die Natur dieser Gesetze erkennt? Die Suche nach Antworten auf seine vielen Fragen führte Erich Fromm zum Studium zweier Denker, die sich mit dem Menschen beschäftigt haben. Sigmund Freud, der im Jahre 1900, im Jahre der Geburt von Erich Fromm, sein grundlegendes Buch über die Psychoanalyse veröffentlicht hatte, über das Wirken des Unbewussten in der menschlichen Seele, und Karl Marx, dessen Lehre ja nicht nur die politische und wirtschaftliche Deutung der Wirklichkeit umfasst, sondern vor allem den Menschen als den Sinn aller geschichtlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ereignisse sieht und diese danach wertet, ob sie der Selbstverwirklichung des Menschen dienen. Mein Hauptinteresse war klar umrissen. Ich wollte die Gesetze verstehen lernen, die das Leben des Einzelnen und der Gesellschaft, das heißt die Menschen, in ihrer gesellschaftlichen Existenz beherrschen. Ich versuchte, die bleibenden Erkenntnisse Freuds gegen solche Annahmen abzugrenzen, die eine Revision bedurften. Dasselbe versuchte ich mit der Theorie von Marx und gelangte schließlich zu einer Synthese, die sich aus dem Verständnis beider Denker und aus der Kritik an ihnen ergab. Die Psychoanalyse wird bei Fromm zu einer Art von Seelsorge, weit über den freudschen Ansatz hinaus. Die Sexualität rückt aus dem Zentrum der bewegenden Kräfte. An ihre Stelle tritt die zwischenmenschliche Beziehung schlechthin. Und nicht Anpassung an die gesellschaftlichen Normen ist das Ziel, sondern Selbstverwirklichung. Alles aber unter dem Gesetz der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Dass dies die wichtigste Lebensnorm ist und die Verletzung dieses Gebotes die Grundursache von Unglücklichsein und Geisteskrankheit. Es gibt keinen überzeugenderen Beweis dafür als das Material, das ein Psychoanalytiker im Laufe seiner Praxis sammeln kann. 50 Jahre lang, im Laufe seines 80-jährigen Lebens, hat Erich Fromm psychoanalytisches Material gesammelt in Selbstanalyse und bei der Behandlung unzähliger Patienten. Die Lehre des Marxismus fasste Erich Fromm auf als eine Erlösungsgeschichte in wissenschaftlicher Sprache, als ein messianisch-religiöses Bild der Weltgeschichte bis zu ihrem Ende, der totalen Vermenschlichung des Menschen. Dem Streben nach diesem Ziel läuft nichts so sehr zuwider wie die Selbstentfremdung des Menschen. Selbstentfremdung, das ist wohl der Begriff, der Erich Fromm am meisten fasziniert hat in der Marxischen Lehre vom Menschen. Erst wenn diese Selbstentfremdung überwunden ist, kann eine Gesellschaft entstehen, die von Gerechtigkeit, Brüderlichkeit und Vernunft regiert wird. Vernunft aber verliert sich, wenn der Mensch sich selbst entfremdet ist, wenn er sich angepasst hat an Erfordernisse, Richtlinien, Üblichkeiten, die von außen auf ihn Zwang üben. Und was bedeutet das für sein sittliches Verhalten, sein ethisches Verhalten? Wie kann die Ethik einen bedeutenden Bestandteil in einem Leben ausmachen, in dem der Mensch zum Automaten wird? Wie kann das Gewissen sich entwickeln, wenn Anpassung, Konformität das Lebensprinzip ist? Wir merken, Vernunft ist für Erich Fromm mehr als Intelligenz. Es ist das unter die Oberfläche schauen, das Wesen, den Kern der Wirklichkeit erfassen, das sich selbstständig, ohne ängstliche Tuchfühlung mit Vor- und Mitdenkern der Wirklichkeit und ihren Problemen denkend stellen. Diese Art von Vernunft aber macht den Menschen unerbittlich bekannt mit seiner Einsamkeit, seiner Machtlosigkeit, seiner Verlorenheit angesichts des Todes. Vernunft wird zum Fluch. Vernunft treibt den Menschen in Konflikte, in Verzweiflung. Das aber muss sein. Denn die Dynamik, die Spannung, die Aktivität des Menschen ist gerade dies, den Fluch der Vernunft durch die Vernunft überwinden. Das aber kann nur der nicht entfremdete Mensch. Der Weg aus der Isolation wird aber in Erich Fromms Denken aus einer Kraft beschritten, die im Menschen selber liegt, die produktive Liebe. Die Liebe, die allen Arten der Liebe zugrunde liegt, ist die Nächstenliebe. Damit meine ich das Gefühl der Verantwortlichkeit, der Fürsorge, des Respektes und des Wissens gegenüber allen anderen menschlichen Wesen, also den Wunsch, das Leben des anderen zu fördern. In der Nächstenliebe liegt das Erlebnis der Vereinigung mit allen Menschen, das Erlebnis der menschlichen Solidarität und der menschlichen Einheit. Wenn man, wie es heißt, auf die Taten, nicht auf die Worte eines Menschen schauen soll, um die Wahrheit zu erfahren über ihn, dann muss hier erwähnt werden, dass Erich Fromm aus seinen Worten durchaus Taten werden ließ. Als er sich in seiner Verantwortlichkeit, in der Verpflichtung der menschlichen Solidarität zum Handeln aufgerufen fühlte, da hat er, kein Mann der Öffentlichkeit, schon gar keiner der politischen Öffentlichkeit, da hat er sich engagiert. Er lebte seit seiner Emigration 1933 in den USA. Dort war er längere Zeit Mitglied der Sozialistischen Partei, stellte sogar ein Programm für diese Partei auf. Später hat er sich mit ganzer Kraft in der Friedensbewegung engagiert, ist für die Abrüstung eingetreten. Die Abschreckungspolitik wird den Frieden nicht gewährleisten. Sie wird höchstwahrscheinlich die Zivilisation vernichten und wird ganz gewiss die Demokratie zerstören. Er hat sich nie angepasst, nie seine Wahrheiten zurückgehalten. Die kapitalistischen und sozialistischen Systeme sind sehr ähnlich. Bei beiden liegt die Macht in Händen von Bürokraten und Managern. Beim Wahlkampf 1968 ist Erich Fromm für die Nominierung des Senators Eugene McCarthy eingetreten, der ein erklärter Pazifist und Gegner des Vietnamkrieges war. Erich Fromm hat unzählige Reden gehalten und Diskussionen geführt, bis ihn der erste Herzinfarkt niederwarf. Die Erfolglosigkeit seiner Bemühungen hat ihn nie mutlos gemacht. Ein Grundzug seines Wesens war Optimismus, und darin begegnet er sich ja mit der christlichen Zuversicht, die aus dem Glauben kommt. Und wahrscheinlich würden überhaupt die christlichen Theologen ihn als einen der ihren erkennen, würden die jüdischen Weisen ihn in ihre Mitte nehmen, wenn Erich Fromm sich nicht in allen seinen Schriften bemüht hätte, den Namen Gottes nicht unnötig zu nennen. Diskussionen über Gott bedeuten, selbst von einem streng monotheistischen Standpunkt aus, dass man den Namen Gottes missbraucht. Es ist an der Zeit, dass wir endlich aufhören, uns über Gott zu streiten und dass wir uns stattdessen bemühen, die heutigen Formen des Götzendienstes zu entlarven. Heute sind es nicht Baal oder Astarte, sondern die Vergötzung des Staates und der Macht in den autoritären Ländern und die Vergötzung der Maschinen und des Erfolges in unserer eigenen Kultur. Es ist die alles durchdringende Entfremdung. Schlimmster, umfassendster und verbreitetster Götzendienst ist die Sucht nach Leistung, nach Macht, Lust, Ruhm, Besitz. Das Haben wollen im weitesten Sinne. Dies ist es, das der Selbstentfaltung des Menschen im Wege steht, seinem wirklichen, seinem echten Sein. Haben oder Sein, dazwischen liegt die Entscheidung. Immer wenn der Einzelne oder ein Volk sich entfaltet, das heißt sich sittlich vervollkommnet, sich vermenschlicht, sich Gott nähert, dann ist der Einzelne oder das Volk vom Haben entfernt und lebt im Sein. Als Beispiel führt Erich Fromm die Juden an. Sie entfernen sich von den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie entziehen sich der Autorität der Machthaber dort. 40 Jahre lang wandern sie durch die Wüste, wo man keine Reichtümer gewinnt, keine Schätze sammelt. Und die Wüste wird der Ort, wo das Volk Israel seinem Gott begegnet. Auch die Propheten sieht Erich Fromm als die Mahner, die ein dem Haben verfallenes Volk warnen und auf das Sein verweisen. Wird hier nicht deutlich, dass Erich Fromm den Namen Gottes nur vermeidet? Die Frage, ob er selber, eher der Wahrheitssucher, sein Herz nicht an die Dinge dieser Welt verlor, diese Frage ist wohl berechtigt bei so hohen Forderungen nach Verzicht auf das Haben um des Seins willen. Nein, Erich Fromm hat keine Reichtümer gesammelt. Die, die ihn kannten, sagen, er habe sich mit großer Gleichgültigkeit auch übers Ohr hauen lassen. Er hat vielerlei Instituten angehört, hat mit hochberühmten Wissenschaftlern zusammengearbeitet. Aber immer, wenn ihm die Arbeit, die Ziele, die Einstellungen nicht mehr entsprachen, hat er sich zurückgezogen. Nie hat er Kompromisse geschlossen. Geld hat auch er verdienen müssen. Aber er sagte in einem Interview: Das Wesentliche eigentlich ist, dass ich mir den Morgen, seit ich denken kann, für die theoretische Arbeit reserviert habe, also die Regel eingehalten habe, keine Tätigkeit am Morgen für Geld einbringende Dinge. Ich habe immer das Gefühl gehabt, der Morgen ist sozusagen heilig für das Denken und zu schade zum Verdienen. Das Haben, das den Menschen von sich selbst abzieht, ihn an seiner Selbstentfaltung hindert, liegt aber keineswegs nur im Materiellen. Auch das sich einer Autorität blind unterwerfen, hindert die Entfaltung des menschlichen Seins. Auch hierin liegt ein verhängnisvolles Haben, das Haben von starren Gesetzen und Lehren, über die nicht mehr nachgedacht, die nicht mehr in Zweifel gezogen werden. Erich Fromm zitiert dazu das Neue Testament. Er zitiert die Worte Jesu. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen leuchten, innen aber voll sind von Unrat und Totengebein. Das Haben ist abzulehnen, ist vom Übel. Das Haben in jeder Beziehung, selbst das Haben einer Gewissheit im Glauben. Erich Fromm hat sich immer wieder mit der christlichen Mystik beschäftigt. Und der Mystiker, bei dem er für sein Denken die meisten Antworten fand, war Meister Eckhart, der Dominikanermönch, der um 1300 lebte und predigte. In seiner schöpferischen Kraft der Seele, dem Seelenfünklein, fand Erich Fromm die Parallele zu seiner schöpferischen Liebe. Und Eckharts Geburt Gottes aus der menschlichen Seele ist nichts anderes als die letzte Selbstentfaltung des Menschen. Erich Fromm zitiert seinen Meister Eckhart oft, wenn ihm die eigenen Worte fehlen, wenn der Wissenschaftler Fromm an die Grenzen des Ausdrückbaren stößt in seiner Lehre, die ein Wegweiser vom Haben zum Sein werden möchte. Das ist Armut im Geiste, wenn der Mensch so ledig Gottes und aller seiner Werke steht, dass Gott, wenn er in der Seele wirken wolle, selbst die Stätte sei, darin er wirken will. Sie hörten die Sendung Religiös, aber ohne Gott, Erich Fromm und das Christentum von Leonhard Reinirkens. Noch ein Programmhinweis: Morgen zur gleichen Zeit können Sie unsere Sendung hören, Milliarden in den Weltraum, der Glanz am Himmel und die Armut hier unten, von Friedmar Lücke. Ende. NDR-Verkehrsstudio. Auf der Autobahn 2 Dortmund Richtung Hannover ist zwischen Bad Eilsen und Rehren nach einem Verkehrsunfall jetzt der linke Fahrstreifen gesperrt. Es hat sich ein Stau von 1 Kilometer Länge gebildet. Das Stauende ist in einer Kurve. Bitte fahren Sie dort äußerst vorsichtig heran. In Hannover kommt es auf dem Messestutzen Richtung Messegelände wegen starken Verkehrsaufkommens zu erheblichen Behinderungen. 1 Kilometer Stau. Weitere Meldungen liegen nicht vor.